المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Heute werden wir uns beschäftigen mit der Bid'a. Was ist die Bid'a? Und mit einigen Widerlegungen davon. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Haltet an meiner Sunna fest und an der Sunna der rechtgeleiteten Kalifen nach mir. Haltet verbissen daran fest. Hütet euch vor den Neuerungen in der Religion. Denn jede Neuerung ist eine Erfindung, eine Bid'ah, und jede Erfindung ist Irrtum. Dieser Hadith ist Hassan Sahih, sagt Tirmidhi. Und der Hadith ist in Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah. Rahimahullah. Und Gesandter sagt, Aleikum bis Sunnati. Aleikum heißt, es ist Pflicht für euch, all meine Sunna sich zu halten und der rechtgeleiteten Khalifen nach mir. Okay? Nach islamischem Recht, was bedeutet Bid'ah? Schau mal, Scharia-Bedeutung. So. Allah in einer Weise anzubeten und zu dienen, die er nicht vorschrieb. Und der Beweis dafür ist Surah 42, Vers 21. Oder haben sie etwa Teilhaber, die ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Okay. Und die zweite Definition ist, ich habe hier ein 1. 2. Allah in So, die zweite Definition ist, Allah in eine Weise zu dienen, der weder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad noch die rechtgeleiteten Khalifen nach ihm folgten, zu dienen, yani. Und den Beweis habe ich schon erwähnt gehabt. Haltet an meiner Sunna fest und an der Sunna der rechtgeleiteten Khalifen nach mir. Haltet verbissen daran fest. Hütet euch vor den Neuerungen der Religion und so weiter und so weiter. Und wer sind die rechtgeleiteten Khalifen überhaupt? Die rechtgeleiteten sind. Ich schau mal hier. So. Erster Khalif nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist Abu Bakr as-Siddiq. Der zweite ist Umar ibn al-Khattab. Und der dritte ist Uthman ibn al-Affan. Der vierte ist Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Und der Beweis, auf den sich die stützt, ist in wo ich sagte, Aleikum bis Sunnati wa Sunnati Khulafa'ir Rashidina Mahdina min Ba'di. Also ungefähr. Es Pflicht für euch, an meiner Sunna festzuhalten und an die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen nach mir. Okay? So. Jetzt kommen wir zu den Arten der Bid'a. Also, Bid'a, die zwei Unterteilungen. Die eine ist Kufr Akbar und die andere ist kein Kufr Akbar. Welche Arten sind zum Beispiel Kufr Akbar? Ist zum Beispiel Istihlal oder Grabanbetung. Istihlal bedeutet, etwas halal zu erklären, was Allah subhanahu wa ta'ala als haram erklärt hat. Und ein Grab anbeten, ist klar, ja, ne? Oder wenn man zum Beispiel oder eine andere Art von Bidda, indem man Statuen anbetet und so weiter und so weiter. Welche Art ist nicht Kufr Akbar? Zum Beispiel nach dem Gebet Dua in der Gruppe oder Dhikr. Güzel. Zum Beispiel, man betet zusammen das Duhur-Gebet in Cema. Und nach dem Duhur-Gebet, nach dem Fard, liest jeder zusammen Zikr laut. Oder macht Dua zusammen in der Gruppe laut. Das ist eine Bidda, die kein Kufr Ekbar ist, aber es ist eine Sünde. Okay? Jetzt kommen wir zu den Unterteilungen der Bidda. Arten der Bida. So. Die Bida unterteilt sich auch in Arten. Und die erste Art ist Bida in der Reihenfolge. Ein Bid'ah in der Reihenfolge war zum Beispiel, wenn man anstatt mit den normalerweise mit der Händewaschung anfängt, fängt er mit seinem Fuß an. Danach wäscht er seinen Kopf, danach wäscht er seine Arme und danach seine Ohren und so weiter und so weiter. Okay? Nächstes ist die Art und Weise. So. Die nächste ist die Art und Weise. Beim Eid-Schlachten hat man verschiedene Möglichkeiten. Sagen wir mal, eine Kuh, ein Kamel und so weiter und so weiter. Aber anstatt bei Eid, dass er ein Kamel schlachtet, schlachtet er eine Mücke. Eine Mücke schlachtet er. Das ist eine bedauernde Art und Weise. Okay? So, das nächste ist bei der Menge, die Bid'ah in der Menge. Beim Maghrib-Gebet ist das Fard-Gebet 3 Raka'a. 3 Raka'a. Und statt 3 Raka'a betet er 4 Raka'a. Das ist eine Bid'ah. So, Bid'ah bei dem Ort ist, anstatt dass er i'tikaf, macht man zum Beispiel bei den letzten 10 Tagen im Monat des Ramadans. Die letzten 10 Tage im Monat des Ramadans macht man dies in der Moschee, was eine Sunna ist. Aber anstatt in die Moschee i'tikaf zu machen, dann mache ich was ein Komma zum Verständnis. Aber anstatt in der Moschee i'tikaf zu machen, sagt er, nein, ich mache i'tikaf, mache ich zu Hause. Er macht es zu Hause, ja, zum Beispiel. Fünfte Sekund, beziehungsweise ja eine Diniyah. Diese Tat ist an sich keine Bid'ah. Also beispielsweise, jemand betet Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl ist an sich keine Bid'ah. Die Tat an sich ist keine Bid'ah, aber weil er es an einem bestimmten Zeitpunkt festlegt, wird es zu einer Bid'ah. Zum Beispiel, also weil er es auf einen bestimmten Tag festlegt. Zum Beispiel, sagen wir mal, 1. Safar oder so. Oder wie auch immer, yani. Zum Beispiel, er sagt, am 1. Safar ist es Sunna für mich, Kıyamüleyl zu beten. Er betet nie Kıyamüleyl, aber am 1. Safar sagt er, ja, das ist es Sunna für mich. Da macht er mit seiner Absicht, legt er eine bestimmte Tat an ein bestimmtes Datum fest. Und das ist dann dort die Bid'ah. Okay? So. Jetzt haben wir noch den sechsten. Und das ist der letzte. Der Zeitpunkt. Der Bid'ah in der Zeitpunkt. Zum Beispiel hat das Opfertier nach dem Ramadan-Fasten, gibt dir diese Eid fest. Und er schlachtet das Opfertier einen Monat vor dem Eid. Er schlachtet das Opfertier einen Monat vor dem Eid. Zum Beispiel. Okay? So. Das waren die sechs Arten der Bid'ah. Und jetzt kommen wir schon noch zu einigen Schubuhat, zu einigen Scheinargumenten. Oder sagen wir eher Argumente. Ja, lassen wir schon mal heute entscheiden. So, das erste ist keine Schubha, ist kein Scheinargument, aber es ist ein Argument gegen sie. Es ist ein Argument gegen sie. Die Bid'ah steht im Widerspruch zur Shahada. Was sagt man? Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der letzte Gesandte ist. Nicht nur. Letzter Gesandte, was bezeugt man da? Dass Mohammed der Gesandte ist und dass er der Letzte ist und keiner ihn korrigieren kann. Das bezeugt man damit. Es gibt vier Bedingungen zu Mohammed der Rasulullah. Vier Bedingungen und dazu kann man sich auch das Video anschauen, inshallah. Die vier Bedingungen von Mohammed der Rasulullah habe ich auch ein Video gemacht. Und eine davon ist die vierte Bedingung, wa alla ya'budullah illa bima shara'. Dass man Allah nur mit der Scharia anbetet von Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Okay? Allah sagt in Sura 5, Vers 3: Heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Das heißt, damals, was zur Zeit des Sahaba, zur Zeit Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem als Religion galt, gilt auch heute als Religion bis Yawm al-Qiyamah. Und was es damals nicht gab als Teil der Religion, gibt es heute auch nicht. Was es damals nicht gab, gibt es heute auch nicht als Teil der Religion. So, okay. Und das heißt auch, heute habe ich eure Religion vervollkommen, das heißt, da ist nichts, was fehlt. Es kann nicht sein, dass es heute etwas gibt, was es damals im Islam nicht gab. Okay? So. Und wer Bid'a macht, behauptet, Rasulullah hat was vergessen. Okay? Und da sind drei Fragen, was man sich stellen muss. Drei Fragen, was man diese Leute, der Ahlul Bid'a, die Leute der Bid'a stellen muss. Und ich schreibe diese Fragen auf. So, die erste ist, wer bringt wem die Religion bei? Bringen wir Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam die Religion bei oder bringt er uns die Religion bei? Okay, wenn wir mit einer Bid'a kommen, unser Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat die nicht gemacht, willst du ihm die Religion beibringen? Okay. Die zweite Frage ist, hat er dir diese Bid'a beigebracht? Hat Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dir diese Bid'a beigebracht? Hat er das oder hat er das nicht? Und die dritte und letzte Frage ist, so, die letzte Frage ist, wenn du Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam im Paradies begegnest, kannst du es ihm beibringen? Kannst du Rasulullah Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam ihm die Religion beibringen? Kannst du ihm diese Bid'a beibringen? Nein, kannst du nicht. Er hat doch die Religion vollständig gebracht. Okay? Das nächste Argument, also das ist auch ein Argument. Das zweite Argument ist, es ist verboten, sich Allah zu nähern mit einer Tat, welches mehr als die Sunna ist. Okay? Sagen wir mal, jemand, er weiß, dass Waschen der Arme dreimal Sunna ist, aber er wäscht es viermal. Selbst wenn sogar, oder wenn selbst das übertreiben Bid'a ist, was ist dann mit Taten, die gar keine Basis haben? Und der Hadith in Sahih Muslim über Ibn Mas'ud radiallahu anhu, der Gesandte Allah sagte, also von Ibn Mas'ud überliefert, mögen die Übertreibenden zugrunde gehen. Mögen die Übertreibenden, Alhamdulillah, mögen die Übertreibenden zugrunde gehen. Und das wiederholte er dreimal. Der Hadith in Sahih Muslim. Also die zwei sind keine Schubuhat, das sind Argumente gegen die Bid'a. Okay? Na, wir kommen jetzt zum dritten. Eine Schuppe. Die nächste Shubha, was die Muslime als gut ansehen, ist bei Allah gut. Sie sagen, ja, die Muslime sehen diese Bid'ah als gut, also ist es bei Allah auch gut. Ibn Mas'ud, also der Hadith ist über Ibn Mas'ud, das überliefert wurde, was die Muslime als gut ansehen, ist bei Allah gut. Hadith bei Musnad Imam Ahmed. Aber wer ist damit angesprochen? Die Sahaba. Okay? In Surah 9, Vers 100 sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Die vorausgereihten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und dass der Ijma, der Konsens der Sahaba, eine Hujja, ein Beweis ist, das wissen wir. Okay? Aber wer ist angesprochen? Die Sahaba. Das heißt, der Konsens der Sahaba. Okay? Viertens. Gute Bida. Diese Shubha. Und sie benutzen den Hadith in Sahih Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals die Leute dazu angespornt hat, Almosen für eine Gruppe von Leuten zu spenden, die bedürftig und in Not waren und die sich deshalb an ihn gewandt hatten. Er forderte dazu auf, für sie zu spenden, und daraufhin kam ein Mann, der Ansar, mit einem schweren Beutel Silber und stellte diesen in das Zimmer des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer im Islam eine gute Handlungsweise Sunnah gestaltet, der erhält den Lohn dafür und den Lohn derer, die danach handeln. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim. So. Dieser Mann verwirklichte eine bestimmte Sunna, indem er als erster eine Handlung setzte und nicht etwa, indem er ein neues religiöses Gesetz einführte. Okay? Ja, sie benutzen diesen Hadith, aber dieser Mann hat sozusagen, dieser Mann hat eine Sunna wiederbelebt, aber er hat sie kein religiöses Gesetz gemacht oder wie soll ich sagen, eingeführt. Ja, er hat kein religiöses Gesetz eingeführt. Oder sich so einer angeschlossen. Okay? Der nächste Schubha. Khulafa haben Bid'a gemacht. Und die Khulafa haben wir ja vorhin aufgezählt, wer die waren. Und aber ein Beweis, was wir auch aufgezählt hatten, welcher ist das? Fa'alaykum bis sunnati, sunnati Khulafa ar-Rashidin mahdina min ba'di. Und haltet euch an meine Sunna und die Sunna meiner rechtgeleiteten Khalifen nach mir. Yani Allah gab Stempel durch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass sie rechtgeleitet sind, die Khulafa, und bleiben. Und sie haben einen Stempel der Scharia, yani sie haben eine Erlaubnis durch die Scharia. Okay? Die Khulafa, Ar-Rashidin. Das nächste ist, Tarawih von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Der Hadith, Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee betete, woraufhin sich ihm einige Leute angeschlossen haben. Dann betete er am folgenden Tag wieder und die Menschen wurden mehr. Dann versammelten sie sich am dritten Tag, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam nicht zu ihnen hinaus. Als er aufwachte, sagte er: Ich habe gesehen, was ihr getan habt. Nichts hat mich daran gehindert, zu euch hinauszukommen, außer dass ich Angst hatte, es könnte euch auferlegt werden. Dies war im Ramadan. Hadith in Sahih Bukhari Nummer 872. Sahih Muslim Nummer 1270. Und Abu Dawud, beziehungsweise der Wortlaut ist aus Abu Dawud Nummer 1166. Und derjenige, der es danach wieder eingeführt hat, war Umar ibn al-Khattab. Insofern ist es eine Sunna des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, die Umar wiederbelebt hat, die er wieder ins Leben gerufen hat. Okay? So, das, damit sehen wir, dass Umar diese Sunna wiederbelebt hat. Die nächste Shubha ist Uthman ibn Affan radiallahu anhus zweite Adhan. Sein zweites Adhan. Aber was hatten wir gelernt? Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai rashidina mahdiyina min ba'di. Und es ist Pflicht für euch, sich an, oder haltet euch an meine Sunna und die Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa, diese Khulafa hatten eine Erlaubnis von der Scharia. Okay? Diese hatten eine Erlaubnis von der Scharia. Das nächste ist, ich wisch mal weg. Achtes Imam Shafi'i. Und sie wollen damit sagen, Imam Shafi'i rahimahullah sagte, es gibt gute Bid'ah und schlechte Bid'ah. Also in dem Sinne. Aber was meint er? So, welche Arten von Bid'ah sind gut und welche sind schlecht? So. Die gute ist von Koran und Sunna, die schlechte ist nicht von Koran und Sunna. Hier sieht man, dass Imam Shafi'i rahimullah auf keinen Fall diese Sache gemeint hat, die sie sagen wollen oder die sie meinen. Also sie wollen Imam Shafi'i rahimullah seine Aussage verdrehen und sagen, ja, er hat gesagt, es gibt gute Bid'ah in dem Sinne von, zum Beispiel, wir feiern Maulid und wir feiern dann andere Feste und so weiter. Und so weiter und so weiter. Aber ist Maulid von Koran und Sunna uns bekannt? Nein. Also eine schlechte Bid'ah. Okay? Ja, so ist das, inshallah, gemeint. Die nächste Schubha. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, seine Vokalisation vom Koran. Also Vokalisation ist gemeint. Das hier. Ja, das Fetha, Kesra, Damma und so weiter und so weiter. Aber hier schreibe ich Khilaf. Weil es gibt sowieso Meinungsverschiedenheit, ob das Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu war oder nicht. Wallahu alam, Allah weiß am besten. Auf jeden Fall, die sagen, was ist da mit Alis Vokalisation vom Koran? Aber diese Sache ist von Maslaha Marsala. Angelegenheit öffentlichen Nutzens oder unerwähnte Angelegenheit. Mursale. Achso, Mursale, nicht Mursale. So. Wer sagt denn, dass dies eine Tat von der Anbetung ist, den Koran zu vokalisieren? Oder als Beispiel, wenn man den Koran scannt und als Dokument auf seinem PC speichert, zum Beispiel. Wo soll hier die Bid'ah sein? Als Beispiel, ja. Oder wenn man ein Auto fährt, ein Auto benutzt. Oder ein technisches Gerät, eine Kaffeemaschine zum Beispiel. Wo ist da die Bid'ah, ja. Okay. Und die letzte Schubha schreibe ich hier. So. Viele Huffaz zur Zeit von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Also Hafaz, diejenigen, die den Koran gelernt haben, auswendig gelernt haben, ist Mehrzahl von Hafiz. Viele zu seiner Zeit sind gestorben im Dschihad fi Sabilillah. Und Umar ibn al-Khattab radi anhu ging zu ihm und er sagte ihm, dass man den Koran in einem Mushaf bündeln solle. Abu Bakr radiallahu anhu hatte Bedenken in dieser Sache, später willigte er aber in dieser Sache ein. Und das ist so ähnlich, wie ich gesagt habe, zum Beispiel, wenn man den Koran als PDF speichert oder auf seinem PC speichert und so weiter und so weiter, wo ist da die Bid'a? Wo ist hier yani die Neuerung im Din? Wo ist sie yani? Okay? Das waren die 10 Shubuhat. Und Allah weiß am besten. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ishala la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu alayka.